aus, strahlend weiße Zähne. Großstadt, Dschungel mit Camp, freundliche Hyäne. Oder die Löwe, Fuchs, Eifels Wild, lang lebe der König. Stammtisch, ob Wolf oder Lamm, jeder gibt sie fröhlich. Jeder will immer noch mehr, jeder macht's jedem so schwer, nur nicht der Bär. Bear Groove. Tanz, tanz, tanz wie der Bär, das Leben wär schöner, wenn jeder mehr Bär wär. Tanz, tanz, tanz wie der Bär. Schneller weiter. Oder die King Kong, Faust auf der Brust, alles an sich gescheiter. Weil jeder will immer noch mehr, weil jeder macht's jedem so schwer, nur nicht der Bär.